mal werd ich nicht mit ihnen ziehen. Werd nicht mal winken, nicht an meinem Hof durchstehen. Wenn sie die schwarzen Boote strandwärts tragen, verschwitzt im Gleichschritt, den die Trommeln schlagen. Wenn man im Chor die Killerhymne singt, der Priester seinen nassen Besen schwingt. Diesmal werd ich nicht, diesmal werd ich nicht. Keiner meiner Leute soll sie sehen. Kein Kind mit Salz, kein Weib mit Wein zu ihnen gehen. Treib Kinder, Vieh und Weiber von den Toren. Stopf meinen Töchtern Honig in die Ohren. Sperr meine Söhne mit den Mägden ein und öffne ihnen meinen stärksten Wein. Niemand soll sie sehen, niemand soll sie sehen. Ich zerschlug mein Boot, mein Kerbenbeil, zerschnitt mein Schild, bot meine schlechte Schürze feil. Will keine Kreuze mehr in Boote schnitzen und keine Kerben mehr in Beile ritzen. Ich will nicht, dass sein Lederschild mich schützt und Blut auf meine schlechte Schürze spritzt. Ich zerschlug mein Boot, ich zerschlug mein Boot. Ich will nur durch meine Ställe gehen. Das Wetter riechen und bei meinen Leuten stehen. Hier trinken und mit jenem was erzählen und meinen Söhnen ihre Weiber wählen. Drauf achten, dass kein Kind mit Beilen schlägt und eine Kinder schlechter Schürze trägt. Darauf achte ich, darauf achte ich. Diesmal werde ich am Hoftor stehen. Wenn sie geschlagen ohne Tritt nach Hause ziehen, ich höre mich satt an dem zerschlurften Schweigen und werde allen meinen Leuten zeigen, wie man die toten Männer landwärts bringt. Der Priester seinen nassen Besen schwingt. Alle sollen sehen, alle sollen sehen.